man als Millionen Türken kamen und sich deutsche Töchter einfach nahmen. Was habt ihr getan, als man Rudolfes quälte und als man Rainer Sonntag umlegte? Ich kann euch sagen, was ihr taten, ich kann euch sagen, was sie tun. So hört jetzt endlich einmal zu, denn es geht um das deutsche Blut. Was tat denn